الله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره أما بعد. Wir machen inshallah weiter mit dem Fajr unterrichten. Wir haben heute den 96. Fajr Unterricht. Wir behandeln dabei das Buch Jami' al-Ulum wal-Hikam von Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Und wir sind gerade beim 23. Hadith. An Abi Malik al-Ash'ari رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه الإمام مسلم. Also von Abu Malik al-Ash'ari رضي الله عنه, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Reinheit ist die Hälfte des Imans und Alhamdulillah füllt die Waage. Subhanallah und Alhamdulillah füllen oder füllt, was zwischen die Himmel und Erde ist. Und das Gebet ist Licht. Und Sadaqa ist ein Burhan, ein Beweis. Und das Sabr, Geduld, ist ein Leuchten. Und Al-Quran ist ein Argument für dich oder gegen dich. Alle Menschen gehen. So gibt es einen, der sich verkauft und somit freikauft oder ins Verderben stürzt. Überliefert bei Imam Muslim. Ibn Rajab rahimahullah sagt natürlich, wir sind jetzt mitten im Hadith. Was davor ist, muss er natürlich auf die Unterrichte zugreifen, die davor aufgenommen wurden. Ibn Rajab rahimahullah sagt weiter, und seine Aussage sallallahu alaihi wasallam und das Gebet ist ein Licht und Sadaqa ist ein Argument oder ein Beweis und Sabr, Geduld, ist ein Leuchten. Und in einigen Versionen von Sahih Muslim und Siyam und Fasten ist ein Leuchten. Okay? So sind diese drei Arten von den Taten allesamt Licht. Ein Licht. Okay? Oder mehrere Lichter. Jedoch gibt es von ihnen welche, die speziell für eine Art von dem Licht spezifisch sind. So ist das Gebet allgemein ein allgemeines Licht. Okay? Und es wird mit zwei Überlieferungsketten überliefert, jedoch die Bedenken haben, von Anas, von Nabi sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass er sagte, As-Salatu Nurul Mu'min. Das Gebet ist das Licht des Gläubigen. So ist das Gebet für die Gläubigen, für die Mu'minin, in Dunya ein Licht, in ihren Herzen und in ihren Ansichten, in ihren Augen. Okay? Ihre Herzen leuchten damit. Und ihre Ansichten oder ihre Augen bekommen Einsicht dadurch. Und deswegen war sie die Augenweide der Gottesfürchtigen. Das Gebet war es, die Augenweide der Gottesfürchtigen. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer sagte, Ju'ilat qurratu ayni fis salah. Die Augenweide, meine Augenweide, wurde gemacht in das Gebet. Das Gebet wurde zu meiner Augenweide gemacht, überliefert bei Ahmad und An-Nasa'i. Und in einer anderen Überlieferung sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Hungrige wird satt und der Durstige wird, wie sagt man da? Okay, der Durstige, der stillt sein Durst und ich werde nicht satt von der Liebe zum Gebet. Sallallahu alaihi wasallam. Und den Musnad von Ibn Abbas, er sagte, Jibril sagte zu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah hat dir das Gebet lieb gemacht. So nimm davon, was du willst. Und Abu Dawud überlieferte von dem Hadith von einem Mann von Khuza'a, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ya Bilal, aqim as-salah und bring uns Ruhe dadurch. Und Malik ibn Dinar sagte, ich las in At-Tawra folgendes, Ya ibn Adam, O Sohn Adams, لا تعجز أن تقوم بين يدي في صلاتك باكيا. Sei nicht verzweifelt oder sei nicht unfähig dazu, dass du vor mir stehst in deinem Gebet weinend. Denn ich bin derjenige, der dir nahe ist in deinem Herzen. Und durch das verborgene Wissen oder durch das verborgene Wissen siehst du mein Licht. Yani durch, ohne dass du mich siehst, siehst du meinem Licht durch meine Ni'ma. Yani. Okay? Das heißt, Malik ibn Nara sagt, das bedeutet, was Allah den Betenden aufmacht in seinem Gebet von der Weichheit und der Demut und Weinen. Und At-Tabarani überlieferte von Hadith von Ubad ibn Samit marfu'an. Was bedeutet marfu'an? Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte es. Ja? Okay. Das heißt, Ubad ibn Samit hörte vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, wenn der Diener auf seinen Gebet achtet, so macht er das Wudu auf die beste Art und Weise und sowie das Ruku' und das Sujud. Vorbeugen und Niederwerfung und das Lesen darin, dann sagt das Gebet zu ihm, Hafidhakallahu kama hafidhtani, möge Allah dich bewahren, so wie du mich bewahrt hast. Okay? Und er steigt durch dieses Gebet in den Himmel und es hat ein Licht für ihn, bis sie dieses Gebet steigt in den Himmel, bis sie zu Allah Azza wa Jal ankommt. Und somit Shafa'a für den Betenden macht, yani Fürsprache. Und es ist ein Licht für die Gläubigen, in Rajab sagt weiter, und es ist ein Licht für die Gläubigen in ihren Gräbern. Vor allem das Gebet der Nacht, yani Qiyamul Layl. Wie Abu Darda radiallahu anhu sagte, betet 2 Raka'a in der Finsternis der Nacht für die Finsternis der Gräber. Und eine fromme Frau war faul geworden eine Zeit lang von ihrer Nurd, yani von ihrer Gewohnheit, dass sie immer wieder yani in der Nacht betete. Sie wurde faul damit dabei, eine Zeit lang, dass sie es gelassen hat. So kam einen Yani jemand zu ihr im Traum und sagte zu ihr, dein Gebet ist ein Licht. Und während die Diener schlafen und dein Schlaf ist ein Entgegensetzen zu deinem Gebet. Yani, das ist ein Widerspruch zu deinem Gebet. Okay? Es ist auch, das Gebet ist auch in der Akhira ein Licht für die Gläubigen in den Finsternissen von Yawm al-Qiyamah und auf den Sirat. Auf der Brücke, sagt man auf Deutsch? Ja. Denn die Lichter werden auf sie verteilt, je nach ihren Taten. In dem Musnad und Sahih ibn Hibban ist überliefert von Abdullah ibn Umar, von dem Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er das Gebet erwähnte und sagte, wer darauf achtet, dann wird es für ihn Nur und Argument, also Licht und Argument und Errettung Yawm al-Qiyamah. Und wer darauf nicht achtet, wird es für ihn weder Nur noch Argument oder Licht oder noch Nur, weder Nur noch Errettung noch Argument Yawm al-Qiyamah. Und At-Tabarani überlieferte mit einer Überlieferungskette, in der es Bedenken ist, von Hadith von Ibn Abbas und Abu Huraira radiallahu anhuma, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, wer die fünf Gebete in Jama'a betet, der geht über die Brücke wie der Blitz. Okay? Wie der funkende Blitz mit den ersten von den früheren, von den ganz yani, schnellen Yawm al-Qiyamah. Und er kommt Yawm al-Qiyamah und sein Licht und sein Gesicht ist wie der Mond in der Nacht des Vollmondes. Okay, das ist das, was das Gebet betrifft, was die Bedeutung von der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das Gebet ist Licht. Okay, was aber Sadaqa betrifft, so ist das ein Argument. Und das Argument ist, was die Sadaqa betrifft, so ist das ein Burhan. Wortwörtlich übersetzt auf Deutsch heißt das Argument. Jedoch das Wort Burhan auf Arabisch ist der Lichtstrahlen, der von der Sonne, der über die Sonne kommt. Okay? Der Lichtstrahlen, der von oder über die Sonne kommt. Okay? Und davon ist der Hadith von Abu Musa, dass die das, welche Abu Musa al-Ash'ari überlieferte, von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, dass die Seele des Mu'mins von seinem Körper rauskommt und es hat einen Burhan wie das Leuchten der Sonne. Yani Burhan ist eine Art, im Arabischen ist ein Argument, yani wortwörtlich Argument, aber hier ist was zweideutig gemeint und somit auch eine Art von Licht. Barakallahu fik. Okay? Und davon nennen die Araber der Beweis, der absolut ist, Burhan. Argument, Beweis, yani absoluter Beweis. Deswegen, wenn man sagt auf Arabisch, Dalil ist ein Hinweis oder ein Beweis, aber wenn ich sage Burhan, yani khalas, da habe ich so eine eindeutige Sache gebracht, da gibt es gar nichts mehr dagegen zu setzen. Okay? Okay, von das kommt dann das Wort Argument auf Arabisch. Okay? Weil sie ganz eindeutig ist im Hinweis auf das, worauf sie hinweist. Okay? So ist auch As-Sadaqa. Einerseits ein Licht, eine Art von Licht, und andererseits ein Argument und ein absoluter Beweis für die Richtigkeit des Imans. Natürlich, wenn die Absicht stimmt. Alles, wir haben schon den Hadith gemacht, in man a'malu binniyat, sollte man immer alles auf das, inshallah, aufbauen. Okay? So ist As-Sadaqa ein Burhan, ein Argument, ein absoluter Beweis für die Richtigkeit des Imans und dass die Nafs, und wenn die Nafs damit zufrieden ist, ist ein Zeichen für die Existenz der Süße, des Imans und dessen Geschmack in den Herzen des Gläubigen. Yani, wenn jemand mit guter Seele die Sadaqa gibt, dann ist das inshallah ein Zeichen dafür, dass er die Süße des Imans und den Geschmack des Imans wirklich schmeckt und auch fühlt. Okay? Wie im Hadith von Abdullah ibn Muawiyah al-Ghadiri von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ أَوْ ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعْمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ. Drei Sachen, wer sie tut, wer sie macht, der schmeckt den Geschmack des Imans. Wer Allah alleine dient und dass er La ilaha illallah ist, dass kein Gott, kein Anbetungswürdigen gibt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. und die Zakat seines Geldes entrichtet mit einer guten Seele. Ja, er nicht so gibt und er will eigentlich nicht geben, sondern er will geben. Ja? Jedes Jahr. Weil ihr wisst, Zakat ist was? Jedes Jahr. Pflicht, wenn der Zakat-Grundsatz da ist oder wenn, wie sagt man da? Ja, wenn die Zakat verpflichtet ist, dann muss ein Jahr immer vergehen. Okay? Und er erwähnte das Hadith. Yani, dass die Zakat ist einerseits was? Ein Leuchten, eine Art von Leuchten und andererseits ein absoluter Beweis, inshallah, für die Richtigkeit des Imans und für die Existenz der Süße des Imans bei diesem Diener, wenn die Absicht stimmt. Dies überlieferte diesen Hadith, den ich vorher genannt habe. Die drei Sachen, wer sie tut, dann hat er den Geschmack des Imans gekostet. Dieser Hadith überlieferte Abu Dawud. Und wir erwähnten, das sagt Ibn Rajab, und wir erwähnten vorher, kurz vorher, den Hadith von Abu Darda über denjenigen, der die Zakat seines Geldes entrichtet, während er gutmütig und mit guter Seele ist. Er sagte, yani Abu Darda, und er hat immer gepflegt zu sagen, yani der Prophet sallallahu alaihi wasallam, keiner tut dies außer ein Mu'min. Und der Grund dafür ist, dass die Seelen das Geld lieben und sehr geizig normalerweise damit sind. So, wenn sie erlauben, wenn die Seele, wenn die Nafs erlaubt, dies rauszugeben für Allah Azza wa Jal, dann bedeutet das auf die Richtigkeit des Iman der Seele. Okay? An Allah subhanahu wa ta'ala und an sein Versprechen und an seine Strafe. Und deswegen haben die Araber die Zakat verweigert nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr radiallahu anhu bekämpfte sie für was? Für die Verweigerung der Zakat. Okay? Und As-Salah ist auch ein Beweis für die Richtigkeit des Islams. Und Al-Imam Ahmad und Al-Tirmidhi überlieferten von Hadith von Ka'b ibn Ajra von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, As-Salatu Burhan. As-Salah ist ein Argument, ein Beweis. Und wir erwähnten in der Erklärung von Hadith, mir wurde befehlen, dass ich die Menschen bekämpfe, bis sie bezeugen, dass La ilaha illallah und dass Muhammad Rasulullah das Gebet entrichten, die Zakat entrichten. Wir erwähnten in diesem Hadith, sagt Ibn Rajab, dass As-Salah die Unterscheidung ist zwischen Kufr und Islam. Dass As-Salah die Unterscheidung ist zwischen Kufr und Islam. Und hier sagen yani, die Leute, die immer wieder kommen und sagen, ja, es gibt Meinungsverschiedenheiten und dann sage ich eine Sache. Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, bekämpfte die Leute, die gebetet haben, die Zakat verweigert haben. Was hätte er mit denjenigen gemacht, die Gebet verweigert haben? Yani Allahu alam. Jeder kann sich die Frage selber beantworten. Denn das Gebet ist das Erste, womit abgerechnet wird mit dem Diener Yawm al-Qiyam. Wenn sie richtig ist und wenn es in Ordnung ist, dann ist er errettet. Und wenn nicht, dann ist er verdorben oder ins Verderben gestürzt. Und wir haben auch bereits den Hadith von Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma gehabt, über denjenigen, der auf das Gebet achtet, dass sie für ihn ein Nur und ein Beweis und ein Argument und Errettung Yawm al-Qiyamah ist. Okay? Und hier muss man auch eine Sache erwähnen von Abdullah ibn Mas'ud, das steht jetzt nicht hier, von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, er fragte die Tabi'in, er sagt, wisst ihr, was das Achten auf das Gebet ist? Sie sagten, zu beten. Er sagte, nein. Das Achten, oder er sagte besser gesagt, wisst ihr, was das Verlorengehen des Gebetes bedeutet? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةِ Allah Azza wa Jalla sagt, glaube ich, in Surat Maryam, dann kamen nach ihnen Leute, die haben das Gebet verloren gehen lassen. Er sagt, wisst ihr, was Verlorengehen des Gebetes ist? Sie sagten, dass man nicht betet. Er sagt, nein, hätten sie nicht gebetet, wären sie Kuffar, das Gebet verloren gehen zu lassen, bedeutet, dass man es nicht in seinen richtigen Zeit betet. Also man betet, aber man betet nicht zur richtigen Zeit. Und hier nutze ich die Zeit, um diejenigen aufzurufen, die nicht beten. Ich sage, Subhanallah, erinnere dich nur an einen Vers. Allah sagt, Fawailun lil Musallin. Wehe den Betenden, die unachtsam über ihr Gebet sind. Allah droht den Betenden, die zu spät beten. Was würde er dir dann sagen? Ja? Was denn Geduld betrifft, so ist es ein Leuchten. Und das Leuchten ist das Licht, in dem es Energie und Verbrennung gibt, wie die Sonne. Okay? Im Gegensatz zu Mond. Barakallahu fikum. So ist es nur ein Strahl. Also, der Mond ist ein Strahl. Was ist ein Strahl? Was rückgeblendet wird. Oder vielleicht vertausche ich das gerade. Ja? Es reflektiert nur das Recht zurück. Ja? Ist das Strahl oder Licht jetzt? Strahl oder Licht? Also er ist keine Leuchte, er ist ein Licht. Okay. Also ist es ein Strahl. Okay? Also die Sonne strahlt ja selber. So ist es. Der Art von Strahl, Adria, auf Arabisch, ist, glaube ich, Strahl bedeutet das eher, ist das, was selbst brennt und Energie hat, okay, und somit auch leuchtet, okay. Das Licht ist nur eine Reflektierung von etwas, was brennt oder leuchtet, okay. Jetzt Physikunterricht. Aber da sieht man, dass alles in der Scharia ist. Okay. Er sagt, Ibn Rajab, rahimahullah, sagt, ich weiß nicht in welchem Jahrhundert, wo es noch keine NASA gab, er sagt, subhanallah, der Strahlen ist das Licht, welches geschieht, welches eine Art von Energie und Verbrennung hat wie die Sonne. Im Gegensatz zum Mond, der das nur ein Licht ist und reflektiert wird, so auf die Art, ja. Okay? Der nur ein Licht ist, er sagt, der nur ein Licht ist, welches aufgeht, ohne dass es verbrennt. Allah Azza wa Jalla sagt, هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. Okay, übrigens, dieser Vers ist ein Grund für das einige Physik oder keine Ahnung was Gelehrte in den Islam eingetreten sind. Okay, Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, er ist derjenige, der die Sonne zu einem Strahlen machte, und den Qamar und den Mond zu einem Licht. Okay? Surat Yunus, Vers Nummer 5. Und von hier hat Allah die Scharia von Musa als ein Strahlen bezeichnet. Wie er sagte, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. Wir gaben Musa und Harun die Unterscheidung, Al-Furqan und ein Strahlen, und eine Ermahnung für die Gottesfürchtigen. Surat al-Anbiya, Vers Nummer 48. Auch wenn er erwähnt hat, dass in der Tora ein Licht ist. Okay? Wie er sagte, wir sandten die Tora herab, darin ist Rechtleitung und Licht. Jedoch ist das, was bei der Scharia von At-Tawra, von Musa a.s. überwiegt, das Strahlen, weil sie viel mit Bindungen und Härte verknüpft war. Okay? Und Allah Azza wa Jal beschrieb die Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Licht und nicht als Strahlen, weil sie mit viel Erleichterung gekommen ist. Okay? Du wirst niemals finden, dass Allah Azza wa Jal die Scharia von Muhammad als Diya beschrieben hat, als Strahlen, sondern als Licht, weil sie mit der Hanifiyya Samha gekommen ist, also mit der erleichterte oder mit der eindeutigen Hanifiyya gekommen ist und in der auch viel Erleichterung und Barmherzigkeit für die Welten ist. Und er sagte auch, subhanahu wa ta'ala, diejenigen, die den gesandten Propheten der analphabetischen Gesandten und Propheten folgen, den sie bei sich in der Tora und im Evangelium geschrieben vorfinden. Er gebietet ihnen das Gute und verbietet ihnen das Verwerfliche, erlaubt ihnen das Gute und verbietet ihnen das Schmutzige und nimmt von ihnen ihre Fesseln, die auf ihnen war. So diejenigen, die an ihm glauben und ihm respektieren und unterstützen und das Licht folgen, das mit ihm hinabgesandt sind, dies sind diejenigen, denen es gut ergeht. Surat al-Araf 157. Deswegen beschrieb Allah Azza wa Jalla die Scharia von Muhammad als was? Als Licht, weil sie mit viel Erleichterung gekommen ist, während die Scharia von Musa alayhi salam als Diya, als Strahlen beschrieben wurde, weil sie mit viel Erschwernis für die Juden gekommen ist. Und da die Geduld schwer für die Seelen ist, für die Nefs ist, und braucht zur Anstrengung und Abmühung gegen die Seele und gegen die Nefs, dass man sie einsperrt und zurückhält, ja, und dass man sie von dem zurückhält, von was sie eigentlich, wozu sie eigentlich neigt, was ihr lieb ist, deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Geduld hier als was beschrieben? Strahlen oder Licht? Strahlen. Weil es schwer ist. Okay? Denn die Bedeutung des Geduldes, As-Sabr, in der Sprache, in der arabischen Sprache, ist einsperren. Okay? Etwas zurückzusperren, einzusperren. Okay? Und davon ist Qatlus-Sabr. Qatl durch Geduld. Das heißt, man tötet ihm was? So, wenn du Obama findest oder so, tötest du ihm ganz langsam. Okay? So, das haben die Araber früher gemacht. Die haben einen eingesperrt, bis er starb. Die haben weder trinken, noch essen, noch irgendwas gegeben, bis er langsam gestorben ist. Okay? Was hat das denn aber dann mit dem Zabr zu tun? Das ist die Bedeutung. Okay? Die Bedeutung von Sabr in der arabischen Sprache ist, etwas einzusperren. Etwas einzusperren im Sinne von seiner Wut einsperren? Jetzt komme ich zu den Arten, das erklären wir gleich. Aber was ich meine ist, deswegen sagen die Araber auch, etwas mit Sabr töten. Yani, du sperrst ihm ein ganz langsam, bis er stirbt. Ohne dass du, okay, wir kommen jetzt zu der sprachlichen Bedeutung. Okay? Jedoch das Gelobte, der lobenswerte Sabr hat verschiedene Arten. Zum Beispiel davon ist die Geduld über die Gehorsamkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und davon ist die Geduld von den Sünden gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala oder das Sündigen gegenüber Allah azza wa jal fernzuhalten oder fernzubleiben. Davon ist auch die Geduld über Allahs Schicksale und Bestimmungen. Davon ist auch die Geduld über die Taten, die Ta'at, die guten Taten, ja, und wegzubleiben von den Verboten. Okay? Nein, und er sagt, und die Geduld bei den guten Taten und fernzubleiben von den Verboten ist besser als die Geduld über die Schicksale, die wehtun. Okay? Oder die Heimsuchungen. Dies sagten die Salaf. Okay? Verstanden, Abdurrazzaq? Okay? Das ist die islamische Bedeutung und das Lobenswerte oder die lobenswerte Geduld im Islam. Okay? Wer sagte das, dass die Geduld bei den Gehorsamkeiten und fernzubleiben von den Verboten besser ist als die Geduld über die schlimmen Schicksale oder schmerzlichen Schicksale? Davon ist Sa'id ibn Jubayr, Umaymun ibn Mahran und andere. Und es wurde mit einer schwachen Überlieferungskette überliefert von Hadith von Ali Marfu'an, yani vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, As-Sabr bei der Ma'asiyah, bei der Sünde, yani dass man davon fernbleibt, dafür wird für den Diener 300 Stufen geschrieben. Und die Geduld bei der Gehorsamkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala, dafür wird 600 Stufen geschrieben. Und die Geduld von der Sünde fern zu bleiben, dafür wird 900 Stufen geschrieben. Okay? Noch einmal. Die Geduld die Sünde zu lassen. Entschuldige, ich habe mich geirrt. Das erste war, die Sünde zu lassen. Die zweite war, die Sünde, die Gehorsamkeit. Und die dritte war, die Sünde, von der Sünde fern zu bleiben. Okay? Dies überlieferte Ibn Abi Dunya und Ibn Jarir al-Tabari natürlich, wie gesagt, mit einer schwachen Überlieferungskette. Und von Arten des Sabr ist As-Siyam. Von Arten des Sabr, von Geduld, ist das Fasten. Denn er vereint alle drei Arten von Sabr. Die Geduld über Allahs Gehorsamkeit, bei der Allahs Gehorsamkeit, die Geduld von der Sünde fern zu bleiben, okay, und die Geduld von der Neigung fern zu bleiben, die Shahwa, die Lust und so weiter. Okay? Und deswegen ist in Hadith, den authentischen Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Allah azza wa jall sagt, jede Tat von Ibn Adam ist für ihn, außer As-Siyam, außer Fasten, dies ist für mich und ich belohne dafür. Bismillah. Was ist der Unterschied zwischen die Geduld zu lassen, die Sünde zu lassen und von der Sünde fern zu bleiben? Du lässt eine Sünde. Du brachst eine Sünde und lässt sie dann. Okay? Und dann musst du dich anstrengen, dass du mich wieder dazu zurückkehrst. Okay? Okay. Allah Azza wa Jalla sagt, jede Tat von Ibn Adam ist für ihn, außer As-Siyam, dies ist für mich und ich belohne dafür. Er lässt seine Lust und sein Essen und sein Trinken für mich. Okay? Und darin ist auch die Geduld über Allahs schlimmen Heimsuchungen. Okay? Oder schmerzlichen Heimsuchungen. Okay? Denn es wurde, yani für den Fastenden hat er dann Hunger und Durst und so weiter. Und das ist eine Art von Heimsuchung, worüber er auch Geduld hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam nannte das Monat von Fasten, yani Ramadan, das Monat von As-Sabr. Das Monat des Sabr. Okay? Und es kam von Hadith von Mann von Bani Salim, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, dass das Fasten die Hälfte der Geduld ist. Okay? Und vielleicht ist es schwer zu verstehen, warum es die Hälfte des Geduld ist. Mehr als das ist, vielleicht ist es schwer zu verstehen, dass es, warum es die Hälfte der Geduld ist, mehr als zu verstehen, warum die Reinheit die Hälfte des Imans ist. Das haben wir ja schon behandelt. Er sagt, das ist schwieriger zu verstehen als das. Okay? Wallahu a'lam. Er sagt ja, dass man das noch mehr erklärt, warum die Fasten die Hälfte der Geduld ist schwieriger zu erklären, als warum die Reinheit die Hälfte des Imans ist. Wallahu a'lam. Okay? Wir bleiben inshallah hier stehen. Ja, bleiben wir inshallah hier stehen. Ich sage Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك.